zur Zeit arbeitet gegen uns. Das sagt Michael Roscher, Mitarbeiter der operativen Gruppe im Komitee zur Auflösung der Stasi. Doch nicht nur die Zeit spielt eine Rolle, wenn sich der Schleier nicht gänzlich lüftet über den geheimen Strukturen der alten Garde aus Funktionären und Apparatschiks. Probleme gibt es mehr als genug. Zu wenig Leute, zu spät gekommen, ständig bei der Arbeit behindert, hintergangen. Davon können die Mitarbeiter der kommunalen runden Tische und die Bürgerkomitees ein Lied singen. Hier nur einige Beispiele. Erstens. Wie die Arbeit des Komitees zur Auflösung der Staatssicherheit behindert wird. Da wurde vor kurzem im Fernsehen ein hoher Stasi-Offizier interviewt. Der Mann war nicht zu erkennen, seine Stimme war verzerrt. Unter anderem sprach er über die Macht und Ohnmacht der Bürgerkomitees. Als Insider wusste er, dass keineswegs alle Mitarbeiter des MFS, des Ministeriums für Staatssicherheit, entlassen sind. Viele Hunderte arbeiten noch dort. Sie werden nämlich schlichtweg gebraucht. Denn wer sonst könnte durchblicken in den riesigen Gebäudekomplexen, in dem Wust von Akten, bei den technischen Einrichtungen? Geblieben sind die fanatischsten, verbohrtesten und vernagelsten Leiter und Mitarbeiter im Ministerium für Staatssicherheit. Und die Bürgerkomitees arbeiten heute unter dem Credo, dass sie glauben, sie kontrollieren, was im Ministerium für Staatssicherheit geht. Aber die eigentliche Macht und den eigentlichen Zugang über den letzten Panzerschrank, über die letzte Akte, hat diese Kategorie ehemaliger MFS-Mitarbeiter. Und es ist gang und gäbe, dass man Akten bis zur Stunde aus dem Ministerium für Staatssicherheit gedeckt am Körper auch nach draußen verbringt. Ich glaube nicht, dass die Bürgerkomitees diesen Mitarbeitern und Leitern des Ministeriums für Staatssicherheit gewachsen sind. Im berühmt-berüchtigten Stasi-Komplex in der Ostberliner Normannenstraße sind mehrere Gruppen dabei, die Auflösung des Ministeriums voranzutreiben. Neben dem Regierungskomitee, noch von Hans Modrow eingesetzt, auch das Bürgerkomitee, das sich bildete nach dem Sturm auf die MFS-Zentrale im Januar. Außerdem ist die Arbeitsgruppe Sicherheit vom ehemaligen zentralen runden Tisch vertreten durch eine sogenannte operative Gruppe. Michael Roscher bestätigt die Meinung des Stasi-Offiziers, dass es kein Problem sei, Akten aus der Stasi-Zentrale herauszuschaffen. Teilweise merken wir das selbst, wenn wir aus den Objekten herausfahren oder in Objekte hereinfahren, dass die Kontrollen sehr wechselhaft sind. Es ist zum Beispiel schon passiert, dass wir beim Hereinfahren in ein Objekt eine Kontrolle des Autos hatten, einschließlich Kofferraum, was nicht sehr viel Sinn ergibt, aber beim Herausfahren aus dem Objekt hat uns niemand kontrolliert. Ähnlich ist es auch mit Taschen und Beuteln oder mit anderen mitgeführten Gegenständen wie Koffer oder Tüten. Es wäre an sich zu erwarten gewesen, dass die Kontrollen etwas handfester sein müssten. Auch bei der täglichen Arbeit merken die Leute vom Komitee, dass ehemalige Stasi-Mitglieder ihnen auf der Nase rumtanzen. Wenn sie in ein Haus kommen, kann es passieren, dass der Pförtner zum Telefon greift, kurz eine Warnung durchgibt und dann... Und dann klappern die Türen im Gang. Von innen werden die Türen abgeschlossen und man stellt sich tot. Wir sehen an den Türen aber, dass jemand drin ist, weil die Siegel gebrochen sind. Wenn wir da klopfen oder an der Klinke rütteln, ist zu und niemand öffnet. Wir sollen also annehmen, es ist niemand da. Sind wir aber im Gang um die Ecke, warten 2 Minuten und gucken dann wieder um die Ecke rum, gehen die Türen wieder auf und man schleppt wieder irgendwas hin und her. Irgendetwas, das sind nicht nur technische Geräte, das sind vor allem Akten, aber auch Videokassetten. Da sind zum Beispiel Filme drauf von Demonstrationen und Festnahmen, von Observationen und Massenveranstaltungen. Aber auch Schulungsmaterial, auf dem böse Verhörsmethoden bis ins Detail dargestellt sind. Aber nicht etwa mit Schauspielern, sondern heimlich gefilmte, authentische Fälle. Den Nachwuchsleuten sollten die üblen Tricks der scharfen Stasi-Verhörer auf diese Weise näher gebracht werden. Wo die Geheimdienstler Gelegenheit haben, werden solche und ähnliche Kassetten gelöscht. Michael Roscher erzählt von solchen Fällen. Wir hatten dann zum Beispiel Probleme mit Videos, dass die eigentlich in diesen Videoräumen nicht mehr arbeiten durften, weil wir nachweislich festgestellt haben, dass dort noch Videokassetten gelöscht wurden. Der Inhalt war wahrscheinlich nicht so sehr brisant, aber alleine die Tatsache, dass noch Videokassetten gelöscht wurden, verstößt gegen alle Abmachungen und gegen die Bestimmung. Daraufhin wurden die Räume wieder versiegelt, irgendjemand anders hat die Räume wieder freigegeben und dieselben Leute waren wieder in den Räumen tätig. Und noch eine Kostprobe von Michael Roscher, wie die Leute vom Komitee zur Auflösung der Stadtsicherheit hintergangen werden und wie die Stasi sich selbst auflöst. Wenn irgendwelche Akten gebündelt werden und es ist da noch irgendwelches Material, was unter Umständen belastend sein kann, Dann wird das nie auffallen, wenn ein oder zwei Seiten Papier daraus noch entnommen werden und irgendwohin verschwinden. Die altbewährte Taktik, Leute gegeneinander auszuspielen, die beherrschen die ehemaligen Stasis bis zur Perfektion. Auch das wirkt sich auf den Arbeitsalltag der Mitarbeiter vom Komitee aus. Aber bis jetzt haben wir es immer noch in den Griff gekriegt. Hoffentlich ist dieser Optimismus trotz aller Unkenrufe angebracht. Bleibt geheim, nichts bleibt geheim, geheim. Zweites Beispiel. Wie einzelne Beschlüsse des runden Tisches einfach ignoriert werden. Anfang April hieß es auf einer Pressekonferenz, über 33.000 hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter in Ost-Berlin seien entlassen. Die meisten davon brauchen früher oder später eine neue Arbeit. Stasi in die Produktion, riefen die Demonstranten. Doch dort landen wohl die wenigsten. Der Runde Tisch versuchte zumindest zu verhindern, dass ganze Abteilungen des MFS, des Ministeriums für Staatssicherheit, geschlossen irgendwo wieder auftauchen. Ohne Erfolg. Hans Schwenke gehört ebenfalls zur operativen Gruppe. Solange wie es also keine bindenden gesetzlichen Bestimmungen gab, sind wir immer davon ausgegangen, dass die Beschlüsse, die in der Arbeitsgruppe Sicherheit gefasst wurden, also verwirklicht werden. In solchen Beschlüssen gehörte also auch, dass keine kompletten Struktureinheiten des ehemaligen MFS durch andere Dienststellen übernommen werden und dass kein leitender Mitarbeiter aus dem MFS in einer anderen sicherheitsrelevanten Einrichtung eine leitende Position einnimmt. Solche Beschlüsse sind unterlaufen worden, zum Beispiel durch das Innenministerium. Wir hatten dort zugestimmt, dass einige Spezialisten aufgrund der neu hinzugewonnenen Aufgaben im Innenministerium, zum Beispiel in der Terrorismusbekämpfung, Drogenfahndung, Munitionsbergung und, dort aus dem MFS hinübergeleitet werden in den Dienst des Innenministeriums. Herausgekommen ist, war, dass tatsächlich ganze Struktureinheiten darüber genommen wurden. Es hat in der Arbeitsgruppe Sicherheit scharfe Proteste dagegen gegeben. Ja. Geändert hat sich nichts. Die andere Information war noch, dass man praktisch davon ausgehen kann, dass 75% der MFS-Mitarbeiter schon wieder in Staatsdiensten untergekommen sind. Also nicht in die Produktion oder in die zivilen Betriebe gegangen sind. Wenn diese Informationen zutreffen, dann wird die junge Demokratie wohl ganz schön an dem Brocken zu schlucken haben. Nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim, geheim. Drittes Beispiel. Wie aus einem Stasi-Betrieb ein ganz normales Ingenieurbüro wird. Das ist nun eine der einfachsten Übungen. Ein neuer Name, ein neuer Direktor und schon stimmt die Chose. So geschehen mit den ehemaligen Stasi-Betrieben ITU, Institut für Technische Untersuchung, und dem Operativ-Taktischen Sektor, kurz OTS genannt. Sie lieferten einen Großteil der Ausrüstung für die Stasi-Spitzel. Von der kleinsten Wanze über weitreichende Richtmikrofone bis hin zur Installation von Überwachungskameras in Hotelzimmern oder an Straßenecken. Schlimmer noch. Die Abteilungen Bewaffnung und Chemischer Dienst lieferten vom Tränengas bis hin zur Panzerfaust wohl alles, was die Agenten für den gewaltsamen Einsatz benötigten. Heute heißt diese Firma Ingenieurbetrieb für wissenschaftlichen Gerätebau, kurz IWG. Aufgrund eines Ministerratsbeschlusses vom 13. Januar 1990 wurde dieses Unternehmen vom Ministerium für Wissenschaft und Technik übernommen und hat einen neuen Leiter. Von 1500 ehemaligen Stasi-Mitarbeitern arbeiten dort weiterhin 1485. Noch einmal Michael Roscher von der operativen Gruppe des Komitees zur Auflösung. Dieser zivile Deckmantel, der mit dem Namen IWG drüber gestülpt wurde, schützt aber nicht davor, dass man mit dem Fingerschnips praktisch diesen gesamten Fertigungskomplex wieder für alte Aufgaben benutzen könnte. Es ist also zum Beispiel auch so, dass diese Werkstätten eben auch mit Aufgaben betraut waren, Technik und Sachen zu fertigen, nicht nur für die DDR, sondern auch für die Geheimdienste anderer sozialistischer Staaten, zum Beispiel gegenüber der Sowjetunion, dem KGB gegenüber, also Exportverpflichtungen zu erfüllen aus alten bestehenden Verträgen. Und nur durch diesen zivilen Deckmantel ist es zum Beispiel auch uns äußerst schwer möglich, dort umfassende Kontrollen durchzuführen. Das wird dadurch erschwert, dass man sagt, ihr seid von dem Komitee zur Auflösung des MFS und hier ist ein ziviler Betrieb. Im Prinzip habt ihr hier nichts mehr zu suchen. Wenn wir euch hier was zeigen, ist es großzügig von uns. Aber an die wirklichen Sachverhalte ist dadurch schlecht ranzukommen. Derzeit sollen nach offiziellen Angaben nur noch Apparate für Hörgeschädigte produziert werden und Antennen für Richtfunkstrecken, keine konspirativen Instrumente mehr. Nach der Parole Hörgeräte statt Wanzen. Doch ganz sauber kann es bei IWG nicht zugehen, trotz Siemens-Investitionen und Joint-Venture-Verhandlungen mit diversen fernöstlichen Partnern. Ein innerbetrieblicher Untersuchungsausschuss hat eingehend ermittelt wegen Korruption, Amtsmissbrauch und Bereicherung an sozialistischem Eigentum. Die Arbeit wurde zwar abgeschlossen, die Ergebnisse allerdings nie veröffentlicht. Schon mehren sich Gerüchte, dass es im Abschlussbericht von Falschaussagen nur so wimmelt. Seit dem 17. April beschäftigt sich auch der Runde Tisch Berlin mit diesem ehemaligen Stasi-Betrieb. Die Aussichten auf Erfolg sind minimal. Nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim, geheim. Viertes Beispiel. Wie ehemalige Stasi-Mitarbeiter schnell noch zu Grund und Boden kommen, nebst zugehörigem trautem Heim. Auch diesmal ist die Methode ganz einfach. Man macht aus Mitarbeitern Mieter und aus Mietern Eigentümer. Zuständig hierfür ist eine Spezialabteilung der Versorgungseinrichtung des Ministerrats, kurz VEM. Der Leiter dieser Abteilung, Jürgen Erdmann, war Stasi-Offizier im besonderen Einsatz. Auch gegen ihn wird ermittelt wegen Verdachts auf Veruntreuung von Volkseigentum. Am 19. April sollte Jürgen Erdmann vor dem Runden Tisch in Berlin Stellung nehmen zu Vorwürfen in der Presse und von aufgebrachten Bürgern. Doch ein Geheimbeschluss der Regierung Modrow vom letzten Dezember erlaubt es dem Stasi-Mann, seine Machenschaften ungeschoren fortzusetzen. Den Mitarbeitern vom Runden Tisch gegenüber äußert er kaltlächelnd, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Kein Wunder, dass die Leute stinksauer sind. Hans Schwenke dazu. Ich war gestern Abend bei solch einer Beratung des Runden Tisches und dort ist man sehr verärgert darüber, dass die, wie Sie mit Recht sagen, alten Bonzen dort ihre alten Privilegien weiter genießen. Dann ging es auch darum, dass wir uns dagegen verwahrt haben, dass ehemalige Mitarbeiter des MFS, die bevorzugt war, zum Teil über Coco, sich haben Häuser errichten lassen, dort billig haben wohnen können über viele Jahre, dass ihnen diese Häuser nun zum Kauf angeboten werden. Ja, und das zu den Preisen, die ja bei uns sehr niedrig sind. Ein besonders krasses Beispiel ging durch die Presse. Die Arbeitsgruppe Objekte des Runden Tisches in Pankow hatte es aufgegriffen. In dem Artikel heißt es, Zitat: Begonnen haben wir als Arbeitsgruppe mit einer Liste von 67 Stasi-Häusern, darunter 27 Ein- und zwei Familienvillen, deren Mieter ehemalige Mitarbeiter sind. Eine Reihe von Mietverträgen für diese Häuser datieren vom letzten November, abgeschlossen nach dem Motto komfortabel, aber billig. Hier ein typisches Beispiel. Ein Familienhaus in Pankow-Niederschönhausen, 134 Quadratmeter Wohnfläche, Zentralheizung, Garage, 950 Quadratmeter Garten. Alles zusammen für 165 Mark Miete. Und jetzt das Schärfste, der Kaufpreis entsprechend dem Taxwert 61.000 Mark. Zitat Ende. Diesen Handel konnte das Bürgerkomitee Pankow durch Öffentlichkeitsarbeit verhindern. Bei anderen Objekten kommt jeder Protest zu spät. Wer einmal genügend Vitamin B geschluckt hat, Vitamin B ist der DDR-Ausdruck für besonders gute Beziehungen, der sitzt so schnell nicht auf dem Trockenen. Noch einmal Michael Roscher. Und die andere Sache, was er schon sagte eben zu den Häusern, ist, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die Übergabe und Besichtigung der Räume ist, mit Mitarbeitern des Rates des Stadtbezirkes und mit Interessenten, tauchen plötzlich Personen auf, die nicht vorgeladen sind. Die wissen genau, an welchem Ort, zu welcher Zeit, über welche Sachen entschieden wird. Diese Personen tauchen dort auf und melden dort Vorkaufsrechte an und durch ihre Kontakte, die sie auf irgendeine Art zum Beispiel zum Rat des Stadtbezirks haben, dort sitzen noch oft die alten Leute, also die wurden nicht ausgewechselt, ist es ihnen oft möglich, andere Interessenten zu verdrängen, praktisch ihr Vorkaufsrecht durchzusetzen. Ein Beispiel ist von dieser Pfarrersfrau, die hat uns berichtet, der Kirche wurde ursprünglich zugesagt, ein auch mir bekanntes Objekt für Rehabilitationszwecke zu nutzen, weil da Parterre sind für Rollstuhlfahrer, also da sind Parterreflächen, große Eingänge. Und dort hat sich jetzt eine andere Person angemeldet mit gewissen Vorkaufsrechten und hat wahrscheinlich auch jetzt den Erfolg dadurch bekommen. Das lukrative Angebot über VEM, noch vor Kommunalwahlen und Währungsunion an billige Häuser ranzukommen, dieses Angebot nehmen nicht nur ehemalige Stasi-Mitarbeiter gerne wahr, sondern auch die Mitglieder der früheren Nomenklatura. zu gut Deutsch die alten Bonzen, die auch nach der Wende viele ihrer Privilegien behalten haben. Die kleinen und mittleren Kader in den Bezirksstadträten stehen ihnen in nichts nach. Auch sie wollen, bevor sie am 6. Mai abgelöst werden, schnell noch ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Neue Häuser eignen sich da prima, aber auch neue Posten. Einige der Wahlfälscher vom letzten Jahr heimsen Anstellungsverträge ein, die ihnen auf unbefristete Zeit eine nette Beschäftigung bei der Stadt sichern. Wenn sie Glück haben, wer weiß, werden sie eines Tages vielleicht sogar verbeamtet. Die Mitarbeiter der Bürgerkomitees an den runden Tischen bemühen sich nach Kräften um einen einigermaßen sauberen Neubeginn in der DDR, um ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Sie gehen nach allen Seiten vor, gegen Mauschelei, Filzokratie und Stasi-Sumpf. Oft vergeblich. Gehst du zur Demo oder bleibst du zu Haus? Träumst du vom Ein-Zwei-Familienhaus? Willst du kein friedlicher Bürger mehr sein? Nichts bleibt geheim, nichts bleibt geheim, geheim. Peter Michael Distel, frischgebackener neuer Innenminister der DDR, hat eine rigorose und schnelle Lösung des Stasi-Problems angekündigt. Wie diese auch immer aussehen wird, sein eigenes Ministerium durfte ihm dabei kaum geschlossen zur Seite stehen. Denn auf der Gehaltsliste des Ministeriums für Innere Angelegenheiten stehen derzeit rund 4000 ehemalige Stasi-Mitarbeiter. Angeblich unverzichtbar, weil hochqualifiziert. Schlechte Karten also für die Entstasiierung der DDR. Guten Abend. Der weite Lustgarten im Herzen Berlins in Ostberlin hatte sich beileibe nicht gefüllt. An die 10.000 Menschen nur mochten früh am Morgen um 9 gekommen sein. Viele SPD-Fahnen waren zu sehen, die PDS mit dem DDR-Emblem, Hammer und Zirkel. Eine alte Dame mit einem selbstgebastelten Schild, lieber gleichberechtigt als später PDS. Helga Mausch, die amtierende FDGB-Vorsitzende, forderte sichere Arbeitsplätze, wachsende Einkommen, einen gesicherten Lebensstandard für Rentner und Mitspracherechte der Gewerkschaften beim deutschen Einigungsprozess. Die Vereinigung, erklärte sie, müsse für beide Seiten in Deutschland sozialen Fortschritt bringen. Gewerkschafter für 1:1. Das ist unsere Losung. Alle Vorschläge, die darunter liegen, müssen vom Tisch. Wir fordern ohne breite Öffentlichkeit und demokratische Mitbestimmung darf es keinen Staatsvertrag geben. Entgegen der Absprache, keine Parteivertreter reden zu lassen, nahm eine Sprecherin der Vereinigten Linken das Mikrofon und nutzte die Chance zu einer polemischen Attacke gegen das DDR-Parlament. Bei den großen Demonstrationen der vergangenen Monate kam immer wieder der Ruf, diese Kammer ist ein Jammer. Nach den ersten Sitzungen der neuen frei gewählten Volkskammer kann ich nur sagen, auch diese Kammer ist ein Jammer. Die PDS applaudierte, die Sozialdemokraten machten sich auf den Weg durchs Brandenburger Tor mit klingendem Spiel. Vorbei an den Grenzpolizisten, die Sicherheit und Ordnung verbürgten. Die Leute sind vernünftiger geworden. Es ist alles in Sicherheitspartnerschaft mit der Westberliner Polizei abgestimmt, mit der deutschen Volkspolizei. Ich hoffe, es wird keine Probleme geben. Und ohne Pass- und Zollkontrolle? Heute ohne Pass- und Zollkontrolle. Also ein wirklich freier Tag? Ein wirklicher Feiertag. Ein Feiertag war dieser 1. Mai vor allem in den Herzen der Menschen, die heute zum ersten Mal ohne Parteiauftrag demonstrieren konnten. Mich bewegt, dass ich ein erstes Mal mit 55 Jahren einer wirklich freien Main-Demonstration teilnehmen kann. Ich habe das letzte Mal 1957 im Platz der Republik mit meinem Vater gekonnt. Und heute will ich wirklich mit in politischer Freiheit einer solchen Demonstration wahrnehmen. Was erwarten Sie jetzt für die Arbeitnehmer? Ich erwarte, dass wir über starke Gewerkschaften ähnliche Verhältnisse bekommen werden wie in der Bundesrepublik. Keine Angst vor der Zukunft? Nein, Angst in dem Sinne nicht. Denn wenn man eingesperrt ist, dann ist alles wohlgeordnet. Und wenn wir jetzt diese Sperren durchbrochen haben, ist es zwar nicht mehr so geordnet, aber diese Angstpsychose wird doch von der PDS verbreitet. PDS und Sozialdemokraten marschierten getrennt zum Platz vor dem Reichstag. Sozialdemokraten wurden als Arbeiterverräter beschimpft, PDS-Leute als Stalinisten, die sich zum sowjetischen Ehrenmal davon machen sollten. Die PDS bewegte sich in geschlossener Formation. Vorsitzender Gysi bei seiner ersten Demonstration auf Westberliner Terrain von Leibwächtern abgeschirmt. Ich möchte schon eben versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass einfach deutlich wird, dass es zwei Wege der Vereinigung gibt. Eine zugunsten wirklich der Arbeitenden in beiden deutschen Staaten und eine zugunsten des Kapitals und einiger merkwürdiger Wendehälse in der DDR. Es wäre mir schon wichtig, wenigstens im Ansatz mal darüber nachgedacht wird, dass wir gemeinsam eine ganze Menge verhindern können. Die deutsche Einheit überhaupt verhindern wollen die jungen Leute von der alternativen Linken. Sie organisierten ihre eigene Demonstration. Berlin bleibt links, hieß die Losung. Und sie zogen, einige vermummt, von der Hannoverschen Straße, gleich gegenüber der bundesdeutschen Vertretung, zum Prenzlauer Berg und nicht zum Reichstagsgelände. Wir können uns nicht nach drüben verpissen, hier ist unser Staat. Wofür demonstriert ihr heute? Gegen Kapital und Faschismus. Gegen welchen Faschismus? Gönnels, Faschos, alle Rechtswichser. Dass es keine Wiedervereinigung gibt. Warum nicht? Weil die DDR dann nur Minus macht. Und während das bunte Trüppchen vom Prenzlauer Berg im Osten weiter nach Kreuzberg in Westberlin zog, begann vor dem Reichstag die gemeinsame offizielle Gewerkschaftskundgebung. Harald Die Kleinchen. Gegendemonstration der Staatsführung dann doch einige Schwierigkeiten bereitete, das weiß unser Korrespondent Eduard Neumeier. Das hat es in 7 Jahrzehnten der Moskauer 1. Mai-Kundgebungen noch nicht gegeben. Offensichtlich unter dem Eindruck von eine halbe Stunde andauernden Buhrufen und im Angesicht von Losungen wie Freiheit für Litauen, weg mit der Regierung, Hände weg von den Räten, hat die sowjetische Führung um Michail Gorbatschow verstört nach 1,5 Stunden die Balustrade des Lenin-Mausoleums verlassen. Dem waren ratlose Gespräche zwischen den offensichtlich verärgerten Offiziellen vorausgegangen, die sie zunächst nicht entschließen konnten, den Menschen zuzuwinken und die meiste Zeit über mit versteinerter Miene den Vorbeizug von Zehntausenden beobachtet hatten. Die Demonstration zum 1. Mai hatte bereits anders begonnen als in früheren Jahren, in denen ein 3-Stunden-Defilé der Massen vorgegeben war und die Vorbeigezogenen nicht selten noch ein zweites Mal am Mausoleum vorbeigehen mussten, Blumen schwenken und Hurra rufend. Bis auf die Ausnahmen, die durch Leonid Brezhnevs angeschlagene Gesundheit bedingt wurden, harrte die politische Führung die 3 Stunden auf dem Mausoleum aus. Diesmal war eine Zweiteilung der Demonstration von vornherein vorgesehen. Die ersten 1,5 Stunden sollten den Gewerkschaften gehören, die mit ihren Mitgliedern defilieren sollten. Dieses Defilé vollzieht sich in 7 Schleusengängen, die durch in Zivil gekleidete Angehörige des KGB Schulter an Schulter gebildet werden. Auf diese Weise lässt sich jede ungewöhnliche Bewegung von vornherein erkennen und unterdrücken. Das Aufgebot für die Gewerkschaft war aber allem Anschein nach geringer als erwartet, sodass bereits nach ungefähr 1 Stunde der nicht geplante, freiwillige Vorbeizug der zivilen Moskau wieder begann. Und aus ihm kamen auch die ersten Buhrufe gegen die Führung. Gänzlich unvorhergesehen wurde dieser zweite Teil der Mai-Demonstration durch eine Gegendemonstration überlagert, in der die politische Opposition dominierte. Es handelt sich dabei um jene Gruppen, die bereits im Februar 2 Großdemonstrationen mit mehreren 100.000 Teilnehmern auf die Beine gebracht hatten. Darunter waren neue politische Gruppen wie Sozialdemokraten, wie Monarchisten, wie Anarchisten vertreten, die auch jetzt vor dem Mausoleum demonstrierten. Sie trugen Transparente gegen die Führung, einige wenige auch gegen Gorbatschow. Auf einem hieß es, Gorbatschow, Hände weg von der Sowjetmacht. Auch Transparente, auf denen die Partei mit der Mafia gleichgesetzt wurde, sind gesichtet worden. Als die konsternierte Parteiführung, deren Abzug vom sowjetischen Fernsehen nicht gezeigt wurde, das Mausoleum verließ, verabschiedete sie ein gellendes Pfeifkonzert. Dieses war nicht einmal mehr durch die lärmenden Lautsprecher zu übertönen, die zuvor offensichtlich skandierte Proteste unhörbar gemacht hatten. Diese Moskauer Demonstration war in ihrer Art ohne Beispiel. Schon im offiziellen Teil hatte es neben den sozusagen amtlichen Losungen, von denen es ein rundes Dutzend gab, selbstgemalte Transparente und selbstverfasste Sprüche gegeben wie »Weg mit den Dilettanten des Apparates« oder »Ja zur Marktwirtschaft, Nein zur Arbeitslosigkeit«. Die Mai-Demonstration hat die sowjetische Führung mit Gorbatschow, Ministerpräsident Ryschkow, Politbüro-Mitglied Ligatschow und Verteidigungsminister Marschall Jasow sowie anderen hohen Politfunktionären zum ersten Male mit dem Phänomen konfrontiert, dass auch in der Sowjetunion die Demokratie erwacht. Wie sie sich in der Praxis zeigt, hatten die politischen Führer, mit Ausnahme Gorbatschows in Litauen, in dieser Stärke noch nicht kennengelernt. War man sich, wie Stoltenberg heute bei einem abschließenden Pressegespräch versicherte, in den wesentlichen Punkten einig, nämlich Gesamtdeutschland soll Mitglied der NATO sein, aber keine NATO-Truppen auf dem Gebiet der DDR. US-Truppen sollen in Europa bleiben, nicht nur symbolisch, sondern, wie Stoltenberg sagte, in substanzieller Stärke. Die atomaren Kurzstreckenwaffen der NATO, auch die Atomartillerie, das soll zumindest wesentlich reduziert werden. Darüber werden die Verteidigungsminister nächste Woche in Kanada beraten. Aber Stoltenberg machte Jahre sollen auf jeden Fall Atomwaffen in Europa bleiben. In welcher Form, ob neue Luft-Boden-Raketen, darüber wolle er sich im Moment nicht äußern. Stoltenberg sagte ferner, solche Atomwaffen müssten auch in Deutschland auf dem Gebiet der Bundesrepublik stationiert werden, denn ein so großes Territorium der NATO atomwaffenfrei, das sei nicht vorstellbar. Der amerikanische Außenminister Baker wird morgen ebenso wie Genscher zu einer Sondertagung der NATO-Außenminister in Brüssel erwartet. Ich hatte Gelegenheit, vor der Sendung ein Gespräch mit dem stellvertretenden amerikanischen NATO-Botschafter John Kornblum aufzuzeichnen. Meine erste Frage galt der Position Washingtons angesichts der Veränderungen des vergangenen Jahres in Osteuropa. Für uns ist wichtig, sind zwei Dinge wichtig. Erstens, wir erkennen an, es hat eine demokratische Revolution in Osteuropa stattgefunden. Und wir finden, es muss das Ziel des Westens, darunter auch natürlich der NATO, dass man diese Revolution unterstützt. Zweitens, um zum Erfolg zu führen, muss es auch ein festes Fundament der Stabilität und Sicherheit in Europa geben. Und aus unserer Sicht gibt es nur ein Fundament im Moment, das das alles gewährleisten kann, und das ist die NATO. Nun fordert ja gerade die Sowjetunion, aber nicht sie allein, beispielsweise auch Stimmen in der DDR, eine neue, eine paktübergreifende Sicherheitsstruktur, das heißt konkret gesprochen eben die Auflösung der NATO. Kann man da zusammenkommen? Ich finde es nicht. Die NATO ist kein Pakt in diesem Sinne, wie die Sowjets und andere das meinen. Das kommt daher, dass die Teilung Europas, wie sie bisher bestanden hat, war tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass es zwei Bündnisse gegeben hat. Diese Bündnisse waren von Anfang an von aber ganz verschiedenen Charakter. Die NATO bleibt nicht, weil wir irgendwie militärisch gewonnen haben, sondern weil unsere Partnerschaft und unser System demokratisch und funktionsfähig war. Und es wäre wirklich töricht, jetzt gerade, wo wir Erfolg gehabt haben, nur weil die andere Seite Schwächen erwiesen hat, zu sagen, jetzt müssen wir jetzt aufgeben, weil sie Schwäche geworden sind. Diese demokratische Partnerschaft wird auch weiter bestehen müssen. Es gibt eine weitere Forderung, die auch im Westen, gerade auch aus Bonner Regierungskreisen gestellt wird. Das ist die Forderung, von der sicherheitspolitischen immer mehr zu einer politischen Struktur der NATO zu gelangen. Gibt es in diesem Punkt auch Überlegungen in Washington und in der amerikanischen NATO-Mission in Brüssel? Es gibt Menschen, die sagen, die NATO muss sich ändern. Sie muss ihre militärischen Aufgaben irgendwie ändern oder aufgeben und muss sich in eine politische Organisation umwandeln. Diese Interpretation würden wir eigentlich ablehnen, weil wir sagen, ich meine mit großem Recht, dass die NATO von Anfang an eine politische Organisation war. Und die Aufgabe ist jetzt nicht, die Organisation irgendwie umzuwandeln, sondern anzuerkennen, dass die politischen Mittel, die wir uns seit wirklich über 30 Jahren bedient haben, jetzt zunehmend wichtiger werden und dass wir die militärischen Anstrengungen wahrscheinlich reduzieren können. Die militärischen Anstrengungen, die Sie ansprechen, wurden ja nicht zuletzt auch in der Form der bis heute jedenfalls offiziell gültigen NATO-Strategie der Vorneverteidigung formuliert. Ja, ich glaube, Sie werden sehen jetzt in diesem Frühling bei den verschiedenen Frühjahrstreffen, dass dieses ein großes Thema sein wird und dass wir erstens betonen werden, dass wir schon Konsequenzen gezogen haben. Und zweitens, dass man durchaus bereit ist, Änderungen in Verteidigungsstrategie vorzunehmen, zur gegebenen Zeit, wenn man meint, dass das alles gerechtfertigt ist. Auch kein Beharren auf der nuklearen Option? Das kommt darauf an, was Sie damit meinen. Dass man eine nukleare Verteidigung haben muss, dass es eine Bindung zwischen Europa und Amerika auch im nuklearen Bereich geben muss. Und dass man auch die immer noch überwiegende Stärke der Sowjetunion im konventionellen Bereich auch ausgleichen muss. Ich glaube, da werden Sie keine Änderungen sehen, nein. Dass es ein nukleares Komponent geben muss, ist, meine ich, ganz klar. Wobei man auch nicht vergessen darf, dass die Sowjetunion morgen wie heute eine sehr starke Nuklearmacht bleiben wird. Im Zentrum der Debatte, Herr Kornblum, ist sicherlich die Frage der deutschen Einigung. Wie sehen die Amerikaner die zukünftige Rolle eines ja sicherlich in den nächsten Jahren geeinten Deutschland in der NATO? Das zukünftige Vereinigte Deutschland.